Okay, dann machen wir auch mal die Uhr. Gib mal her. Aber ihr müsst doch alle da stehen. Ja, ja, wir stehen ja da. Nur wir drei. Da haben zwei Mädchen. Den kannst du auch hochhalten nochmal. Genau. Anti-Ikea. Mach ich. Ich hatte gerade das Mikrofon da an. So, die Weltklasse hier. Sag mir, wie gut er ist. Ist er im Bild? Schön stehen bleiben. Mein Schwein. Na, sie sind auch. Ja, dann würde ich sagen, erstmal guten Morgen, Altena Altstadt. Wir sind hier, weil wir dem Unternehmensgründer von IKEA, Ingvar Kamprad, was zu sagen haben. Wir, einige Bürgerinnen und Bürger Altonas, haben der Presse entnommen, dass sich unser erster Bürgermeister Ole von Beust dieser Tage mit Managern von IKEA treffen möchte, um ihnen zu erklären, wie willkommen IKEA bei uns hier in der neuen großen Bergstraße sei. Wir sind da ganz anderer Meinung. Wir finden sogar, dass das unglaublich ist, eine Frechheit und bezeichnend, dass sich der Bürgermeister dieser Stadt zum Steigbügelhalter macht für einen Konzern, eine Konzernstrategie, von IKEA jetzt in die Innenstädte zu gehen. Wir sind erstens der Meinung, dass IKEA, so wie alle großen Möbelhäuser, an den Ausfallstraßen der Städte viel besser aufgehoben sind. Da produzieren sie nämlich keinen Ärger für die Wohnbevölkerung. Wir sind hier mitten in einem Wohngebiet. Zum anderen finden wir es sowieso skandalös, dass aus dem Sanierungstopf des Sanierungsgebiets Altona Altstadt jetzt auch noch Geld an einen internationalen Konzern fließen soll, der sowieso kaum Steuern zahlt. Weil es handelt sich nämlich nicht, wie einige glauben, um einen schwedischen Konzern, sondern um einen Konzern, der, glaube ich, seine Hauptstellen irgendwo auf den französischen Antillen hat, weil sie dort keine Steuern zahlen. Auf der anderen Seite nehmen sie aber gerne Steuergelder für die Errichtung eines riesigen Möbelhauses von 38 Meter Höhe hier mitten im Wohngebiet in Anspruch, wo es wirklich nicht hingehört, wo man es wirklich nicht gebrauchen kann. In diesem Sinne möchten wir hier und heute einige Umschläge in diesem Briefkasten tun. Der erste geht an Herrn Kamprad persönlich, der ja im Steuerparadies Schweiz lebt. Er wird wissen, warum. Ich darf noch erwähnen, dass dieser Brief bis dato von 86 Altonaer Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet worden ist. Außerdem an die Pressestelle von IKEA Deutschland. Außerdem sollten die IKEA-Manager, die sich diese Woche mit von Beust treffen, wissen, dass dieser Tage auch dem Bezirksamt Altona dass die ersten, ich weiß gar nicht wie viel, sind 1800 Unterschriften des Bürgerbegehrens gegen Altona zugestellt werden, womit ein Moratorium in Kraft tritt, ein Planungsstopp, der hoffentlich nur der Anfang von vielen Stolpersteinen sein wird, den wir IKEA beim Versuch, hier ein Möbelhaus zu bauen, in den Weg legen werden. Vielen Dank! Bergstraße ist doch tote Hose. Ach, wieso? Ist da jede Menge los hier? Jede Menge los. Wo ist hier was los? Diese Ruine, die steht schon so viele Jahre leer. Und wenn dann ein gutes IKEA kauft, dann sind Sie die Erste, die in den Minderraum geht. Nee, bin ich still. Was ist in der Bergstraße los? Da will uns keiner wissen. Diese Ruine, die steht hier schon jahrelang. Da könnte man ja vielleicht auch was anderes draus machen. Was denn? Was denn? Was denn? Vielleicht kleinere Geschäfte da rein. Da rein, die Leute da auch einkaufen gehen, die hier wohnen. Wer geht jeden Tag zu IKEA? Das soll ja nicht nur ein Möbelhaus werden, sondern auch für alle kleinen Sachen. Ja. Ne? Also das versteht ihr falsch. Es steht mir kein vom Pferd hier. Ja, für kleine Sachen, die bei IKEA verkauft werden. Aber wer geht jeden Tag zu IKEA? Wenn das hier ist, kommt IKEA auch gut an. Da werden sie es auch verlassen. Nicht umsonst. Bei wem? Umsonst wem fahren die Leute nicht immer. Bei wem? Eine ganze Menge Leute. Wenn ich bei IKEA draußen im Schnitzel bin, da sind aber tausende Leute. Ja, eben. Und die werden alle hier auch Ihr Name drin. Inklusive auch noch. Ja, aber gut. Kinderpädagogik und Psychologie. Doch, doch. Aber genau. Ja. Ist das tatsächlich das, was IKEA hat ja eine sehr, gibt es auch gute Artikel darüber, IKEA hat ja eine total ausgefuchste Unternehmenskonstruktion. Das ist eine große Stiftung. Als Stiftung muss man eh weniger Steuern zahlen. Dann haben die noch diverse Unternehmen, die dann Teil, denen dann Teil des Unternehmens gehört und die sitzen dann zum Teil, ich weiß nicht wo, auf den Seychellen oder französischen Antillen, weil man dort wenig Steuern zahlt. Unter diesem Gesichtspunkt, da muss man sich wirklich überlegen, ob man das tatsächlich hier hinsetzt. Naja, nicht nur unter dem Gesichtspunkt. Ich finde das aber einfach interessant, dass IKEA so als Familienunternehmen gilt, die sowas für die kleinen Leute tun. Im Endeffekt führen sie von ihrem Riesengewinn aber überhaupt nichts an die Allgemeinheit ab, sondern nehmen sie noch, sogar noch Geld hier von dem Sanierungsgebiet, wo man wirklich andere Sachen bauen könnte. Ich würde den abonnieren, direkt auf ihrer Seite. Ja, eben, das ist ja das. Auf der IKEA-Seite, damit man weiß. Ich meine, andererseits, irgendwie ein Unternehmen oder irgendwie so ein Warenhaus würde hier gut tun. Warenhaus hätte, glaube ich, auch keiner was dagegen in dem Sinne. Ne? Nur IKEA ist ja was, wo man jetzt auch nicht jeden Tag hin muss. Ne? Also ich nicht. Karstadt war wirklich sehr beliebt. Ich wohne hier schon seit 20 Jahren. Ich weiß, ich kenne das auch noch. Ich war da immer einkaufen. Aber Karstadt hat ja dicht gemacht wegen mangelnder Kaufkraft. Das war ja zum Schluss nur noch ein Rammschlagen. Und die wären ja vorher aus dem Vertrag schon rausgegangen. In Altona, also hier in der Altstadt, ist noch eine Urstruktur teilweise. Hier wohnen keine reichen Leute. Das stimmt. Und es soll laut Zahlen von IKEA jeden Tag über 10.000 Kunden kommen. Wo sollen die denn herkommen? Die 80 Kilometer, waren sie in der Ausschusssitzung, in der öffentlichen Anhörung? 80 Kilometer Einzugsgebiet. Die erheben ja immer, wenn man mal in Schnelsen ist oder im Morfleet, Zahlen, also an der Kasse und fragen nach deiner Postleitzahl. Haben Sie das schon mal erlebt? Ja, und dadurch haben sie die Erhebung. Ja, ja, das stimmt schon. Und die wollen ein Einzugsgebiet von 80 Kilometern. Man glaubt doch wirklich nicht im Ernst, dass die hier ein großes Kaufhaus hinbauen und damit leben können, was die Altona einkaufen. Und, das, und dieses Kaufhaus in Eidel steht, IKEA? War doch ein nee, das ist Schnelsen. Ach, Schnelsen. Ja, das ist auch Fall. Ja, ich meine, da war ich ein einziges Mal. Mhm. Und da haben sie wohl auch gedacht, hier 80 Kilometer Einzugsgebiet. Ich meine, das hat sich ja nicht bewährt, aber das liegt ja direkt an der Autobahn. Ne? Ja, hier so bauen sie, wollen sie 980 Parkplätze bauen. Die reichen ja hinten und vorne nicht. IKEA Schnelsen hat 2800 mit dem Parkhaus und das reicht nicht. Ja. Ich meine, das sind Schnelsen, das genügt ja. Ja, und vor Fleet ich ja. Ja auch noch. Ja, ich bin gegen die Schauspieler. Ich bin gegen die Schauspieler. Ich bin gegen die Schauspieler.